Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge wieder jede Menge interessanter Themen für euch vorbereitet. Dieses Mal hört ihr vielleicht schon an der Soundqualität. Ich habe ein neues Mikrofon bzw. ein komplettes Set zum Aufnehmen von Podcasts mir bestellt, nämlich das Behringer Podcast Studio. Das ist jetzt auch vergünstigt, gerade auch zum Weihnachtsgeschäft bei Konrad für gerade mal 88 Euro zu kaufen gibt. Und leider nicht mehr dieses Kondensatormikrofon C1 mit dabei, sondern so ein Direktmikrofon, also ohne Phantomspeisung. Allerdings, wie ihr sicherlich hört, verrichtet es wunderbar hier seinen Dienst. Ihr habt so ein kleines Hintergrundrauschen, sicherlich auch, was ihr jetzt hört. Das liegt einfach ganz einfach daran, dass mein PC läuft und das ist der Lüfter. Also, falls ihr das nicht gewohnt seid, der PC ist jetzt 8 Jahre alt. Und ja, so hören sich die Lüfter an. Dann habe ich noch so einen uralten Röhrenmonitor, der auch ein bisschen was fiept und dann auch ein Hintergrundgeräusch produziert. Das heißt, ich kann das Mikro nicht direkt vor meine Fresse quasi, wollte ich schon fast sagen, vor meinen Mund halten, sondern muss es so ein bisschen weiter weg vom Monitor stellen, damit ich hier auch wunderbare Aufnahmen hinkriege. Ansonsten ist das Rauschen dann doch zu stark und stört dann so ein bisschen. Also ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden damit. Zunächst einmal wollen wir aber damit anfangen, was wird eigentlich da mitgeliefert mit diesem ganzen Behringer Podcast Studio. Zum einen, ich habe mir die USB-Variante besorgt, denn es gibt auch eine viel, viel teurere Variante, nämlich für 200 Euro knapp, und ich glaube, da ist auch noch das Kondensatormikrofon C1, Behringer C1 mit dabei, und das hat einen Firewire-Anschluss, das heißt, richtig professionell dann wird das schon, oder semi-professionell, und ich habe mir einen mit USB-Anschluss geholt, 88 Euro, läuft auf jedem PC, das heißt, ich habe sie auch in meiner 7S-Box angeschlossen, also mit Linux läuft es auch direkt out of the box. Ich nehme jetzt hier das Ganze mit Audacity auf. Das ist die Software, die auch direkt auf CD mitgeliefert wird, neben der Treiber-Software für Windows und für den Mac. Dazu ist, glaube ich, zu erwähnen, neben dem Mikro, was relativ gut ist, also ihr hört das jetzt ja an dem Ton, wird mitgeliefert ein Mixer. Und in dem Mixer muss man wirklich sagen, da kann man eine ganze Menge Sachen mitmachen. Hat jetzt hier, wie ich sehe, fünf Eingänge. Dazu gehört einmal Mikrofon. Ich habe hier ein Mikrofon jetzt angeschlossen. Ich könnte noch ein zweites anschließen. Habe dann jetzt hier noch Line-In 2 und 3. Ich muss mal gucken. Ja, links und rechts. Und Line-In 4 und 5 auch links und rechts. Habe dann noch Main-Ausgang links und rechts. Habe dann noch die Möglichkeit, hier per Cinch-Kabel auch zwei Eingänge mir zu schaffen. Beziehungsweise einen Eingang, also links und rechts, gleichzeitig hier draufzulegen und dann zu mixen, auch zwischen den zwei hin und her. Ja, ich habe jetzt hier noch ein Headset angeschlossen, also die sind auch mit dabei, Kopfhörer. Die Kopfhörer sind wirklich sehr, sehr gut, also wenn ich die jetzt auf habe, ich höre nur meine eigene Stimme, kein anderes Geräusch hier. Ihr hört vielleicht hier auch noch meine Tastatur, meinen Tisch oder wenn ich hier mal rumklicke, vielleicht meine Maus. Ansonsten, ja, das ist relativ gut ausgestattet. Dieser Mixer sieht auch richtig professionell aus. Man kann ja auch umschalten zwischen CD-Tape, zum Beispiel auf Phones, also auf die Kopfhörer, das irgendwie rauszulassen, den Sound dort, oder CD-Tape zum Mixen. Das kann man natürlich auch machen, sodass man schön im Hintergrund zum Beispiel Musik hört. Ich habe jetzt nichts hier angeschlossen, sonst hat nichts in der Nähe gerade hier Greifbares. Ansonsten wäre das doch eine super Sache. Ansonsten kann ich hier noch die Tonhöhe bzw. Lautstärke vom Mikro ändern. Ich habe die Möglichkeit, das Mikrofon nach links auszugeben oder nach rechts auszugeben. Ich habe die Möglichkeit, die Höhen und Tiefen zu verändern, sodass ihr jetzt ein bisschen mehr Rauschen habt, jetzt ein bisschen mehr. Das Low habe ich jetzt runtergedreht, jetzt hört ihr mich quasi nur noch im High-Bereich. Ich drehe mal das Low ein bisschen rauf und dann müsste ich tiefer klingen und mehr Bass bekommen. Und das hört sich jetzt so richtig bassmäßig an. Ja, ich spiele mal ein bisschen damit rum und ich hoffe mal, irgendwann finde ich meine Einstellung, die ich dann behalten kann. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr sicherlich eine Empfehlung haben wollt. Ist das was Interessantes? Braucht man sowas, dieses Behringer Podcast Studio, um Podcasts aufzunehmen? Im Grunde genommen für die allerersten Podcasts natürlich nicht. Da reicht auch ein stinknormales Headset aus, wobei ich da auch schon diese USB-Headsets bevorzuge, weil wenn ich bei den neueren Laptops mal so vorbeischaue, auch gerade bei Netbooks vorbeigucke, kann es dann doch schon manchmal sein, dass ihr dort bei den intern verbauten Soundkarten doch manchmal ein Rauschen drauf habt, dass die nicht richtig gut abgeschirmt sind. Gerade wenn ich so ein LAN-Kabel noch im Laptop drin habe und dann hört man auf einmal irgendwie so ein Piepen oder Pfeifen, wenn ich mir irgendwas runterlade oder auf eine andere Webseite gehe. Das hat mich gestört so ein bisschen mit den anderen Geräten und aus diesem Grund würde ich euch empfehlen, hier dann doch vielleicht mal zu schauen, dass ihr ein Headset bekommt mit einer externen Soundkarte, also USB-Anschluss. Die funktionieren meistens jetzt auch unter den modernen Betriebssystemen, also unter allen drei Plattformen und dann könnt ihr damit direkt loslegen. Ein bisschen was einüben, was den Podcast angeht, das heißt, ihr müsst versuchen, das flüssig rüberzubringen, eure Themen rüberzubringen. Nicht so wie ich hier, der immer unvorbereitet in Podcasts reingeht und einfach drauf losplappert, was gerade in den Sinn kommt, sondern ihr müsst schon ein bisschen was euch aufschreiben. Manchmal nehme ich mir auch einen Zettel zur Hand, wenn es mehrere Themen sind und wichtige Themen, dann könnt ihr davon ablesen, beziehungsweise nicht immer nur ablesen, sondern nur Stichpunkte aufschreiben und damit ihr den roten Faden nicht verliert. Wichtig ist es zu vermeiden, diese Ns und Ns und diese, also die Gehirnaussetzer, wenn ihr versucht zu denken, die irgendwie zu überspielen, damit die nicht auf diese I, habe ich schon wieder gesagt, damit diese nicht auf diese Leitung hier kommen, mit auf die Aufnahmen, meine ich natürlich. Jetzt habe ich wieder so einen Gehirnaussetzer gehabt. Auf jeden Fall, was gibt es noch bei diesem Behringer Podcast-Studio? Ich glaube, ich habe noch nicht alles erwähnt. Da gab es natürlich noch ein dickes, fettes Handbuch für diesen Mixer hier. Und neben diesem Mixer kann man natürlich auch diesen USB-Anschluss hier nehmen. Ich hebe den mal so ein bisschen auf, gucken wir das mal an. UZA 200 heißt das, Behringer UZA U-Control 200. Dort kann man, muss man quasi einfach den Mixer-Ausgang an den UZA-Eingang quasi anschließen und das wird dann per USB an den PC geführt. Ist eigentlich eine nette Sache. Diese Box sieht so ein bisschen klapprig und wackelig aus, aber es funktioniert. Das Interessante an der Box ist, es hat auch noch zwei Ausgänge. Wofür die jetzt gedacht sind, keine Ahnung. Vielleicht ist ja eine kleine USB-Soundkarte im Grunde genommen, damit man da auch was herausbekommt. Zum Beispiel, wenn man das an die Soundkarte leiten möchte oder sowas über den Mixer. Also man kann das auch nicht nur für Podcast-Aufnahmen benutzen, sondern auch für andere Sachen. Gut, und ja, ich empfehle das für alle diejenigen, die jetzt schon ihren ersten Podcast aufgenommen haben, mit einem Headset zum Beispiel, ein Thema sich vorbereitet haben und das relativ flüssig jetzt schon drauf haben und jetzt so ein bisschen was professioneller dran gehen wollen, ein bisschen was bessere Soundqualität haben wollen, ein bisschen was mixen wollen und dieses Setup dann auch weiter benutzen wollen. Ich finde das relativ geil gemacht, gerade mit dem Mixer, weil ich kann damit viel mehr und andere Sachen auch machen. Das heißt, außer diesem Podcast aufnehmen, kann ich mein iPod irgendwie sicherlich auch anschließen und den über irgendwelche anderen Boxen leiten lassen und viele, viele verschiedene andere Dinge machen. Oder ich kann auch, und was relativ interessant ist, gerade weil ich vorher immer, wenn ich jetzt so einen Podcast aufnehme, immer das Intro zum Beispiel immer abspielen muss quasi, beziehungsweise das nachher einfach zusammenschneiden muss. Das heißt, ich nehme eine Session auf, schneide dann das Intro davor und schneide ein paar Sachen raus oder mitten im Thema muss ich was rausschneiden, weil das zweite Thema jetzt anfängt und da noch einen Jingle reinpacken. Das kann ich jetzt theoretisch alles mit meinem iPhone machen. Das heißt, ich packe mir die Jingles, das Intro und das Outro auf mein iPhone, klemme das hier an den Mixer und sage dann direkt live to go, also mit einer Aufnahme hier iPod Play. Und dann wird das Intro abgespielt. Nach dem Intro drehe ich den iPhone-Kanal quasi zu oder iPod-Kanal einfach zu und fange an mit meinem Podcast. Und dann kann ich einfach übergehen zum nächsten Jingle oder sowas, wenn das nächste Thema anfängt. Also das ist doch schon eine nette Sache. Das heißt, ich kann jetzt quasi mit einem Mal alles aufnehmen, was ich so will. Es gibt natürlich auch softwaretechnisch auch solche Möglichkeiten, das zu machen per Software. Audacity, glaube ich, bietet auch sowas. Ich hätte das also auch vorher schon machen können, aber ich bin was faul und muss ehrlich sagen, dass mit der Software rumprügeln und hier Audacity ist auch nicht so das Stabilste. Ist ja eine Beta-Version, die auch mitgeliefert wird, glaube ich. Also die 1.3.5x irgendwas Version, das ist noch eine Beta-Version. Und ich habe schon manchmal erlebt, dass das abstürzt. Aber wenn ich so straight forward eine Aufnahme mache, stürzt es meistens nicht ab, beim Bearbeiten später vielleicht. Und deshalb bevorzuge ich dann doch die Variante mit dem Mixer, wo man dann auch ein bisschen was mehr Kontrolle hat, gerade auch Hardware in der Hand hat, wo man mitarbeiten kann. Und ja, das ist so das, was ich so bevorzuge für diese Aufnahme. Gut, was kann ich euch jetzt noch erzählen? Ich kann euch noch ein paar Tipps geben. Für die Aufnahme habe ich eigentlich auch schon, dass ihr euch ein Thema aussuchen solltet. Was wichtig ist, vielleicht, je nachdem, was ihr für einen Podcast macht, wenn ihr so einen News-Podcast macht für irgendwelche kuriosen Sachen, so Fußball oder Ballett oder was weiß ich, News, müsst ihr vielleicht diese News euch mal kurz aufschreiben und dann wirklich vielleicht einen kleinen Einführungsartikel in die News mit aufschreiben, den ihr dann ganz einfach vorliest, weil ansonsten kommt ihr da nicht auf den grünen Zweig und ihr müsst dann eventuell auch auf die Uhr schauen, wie lang euer Podcast gehen darf und wie weit und ja, wie qualitativ hochwertig, wie viel ins Detail soll dieser Podcast denn nun gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ich relativ einen freien Podcast mache, also wenig Planung und wenig Zeit habe, um das Ganze zu planen, versuche ich natürlich in etwa 30, 40 und manchmal sind es auch sogar 50 Minuten reinzuquetschen. All das, was ich so an Themen habe, ist vielleicht nicht die beste und günstigste Methode, sowas zu machen, sondern man sollte vielleicht doch, wenn man so einen Podcast macht, sich vorüberlegen, was man sagen möchte und worum es dann jetzt gehen soll und wie lange jedes Thema behandelt werden muss. Also wenn man richtig professionell Podcast macht, richtig auch Zeit hat und das so richtig als Hobby richtig etwas professioneller aufziehen möchte, vielleicht sogar ein bisschen was das eine oder andere verdienen möchte, dann sollte man wirklich auch eine Zeitplanung machen und sagen, ja, hier dieses Thema 15 Minuten Zeit, plus minus 5 Minuten, damit muss man immer rechnen, gerade wenn man zum Beispiel auch nicht nur alleine quatscht. Weil da kann man das ja so noch ein bisschen was steuern. Aber wenn man einen Interviewpartner noch hat und den dann quatschen lässt, oh, dann kann es dann doch, da muss man wirklich auf die Zeit gucken, dann kann es dann doch hier sogar 10, 20 Minuten länger werden, je nachdem, wie interessant das Thema ist und wie viel der zu Interviewende dann preiszugeben hat oder zu sagen hat oder sagen möchte. Ja, das ist das eine. Das andere ist, falls ihr mal so ausprobieren möchtet, austesten möchtet, es gibt Software, Audacity ist kostenlos, gibt es für Mac, gibt es für Windows und für Linux. Bei Linux meistens auch schon direkt vorinstalliert. Bei 7OS zum Beispiel ist das Ganze vorinstalliert. Und wo wir gerade bei 7OS sind, jetzt müsste eigentlich der Jingle kommen von meinem iPod, denn dieses Thema hier Podcast aufnehmen ist quasi vorbei und wir schalten quasi um zum nächsten Thema. Nämlich 7OS. Das ist nämlich in Version 2.0 erschienen. Das heißt, ich habe es jetzt endlich geschafft, das so zu backen und so hinzukriegen, dass die Version 2.0 dann wirklich final geworden ist. Die ist am 15.11. herausgekommen, also letzte Woche Sonntag etwa. Und das Ganze, ja, läuft relativ gut an. Ich habe jetzt schon erstes Feedback bekommen und muss wirklich sagen, ich bin relativ froh mit diesem Feedback. Es gab relativ wenig Probleme und ich habe, glaube ich, nur drei Bugfixes schreiben müssen oder zwei Bugfixes schreiben müssen, die dann schnell mit dem Paketmanager hochgeladen werden mussten, damit das verteilt wird ordentlich. Und habe da auch schon ein paar erste Updates mit reingepackt, was ein paar Themes angeht, die so ein bisschen was verbuggt waren. Ansonsten relativ wenig Bug- und Fehlermeldungen. Das heißt, obwohl wir quasi vom 7OS, also da haben wir uns ja quasi in der IRC-Sitzung nochmal beraten und da waren auch ein paar kritische Stimmen, was jetzt hier Pulse Audio zum Beispiel angeht, den Switch von dem ganz normalen, stinknormalen ALSA, was wir vorher hatten, was ja mit kompatibel mit allem ist, was in der Linux-Welt irgendwie rumfleucht, gerade auch mit Skype und anderer Software, die sehr beliebt ist, auf Pulse Audio. Da waren ein paar schon skeptisch, gerade weil sie ja mit Ubuntu selber schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil Ubuntu ja schon seit 8.04 dieses Pulse Audio mitbringt und das wirklich nicht so richtig stabil läuft. Und da haben wir uns natürlich gedacht, das könnte vielleicht in die Hose gehen, gerade mit Software, die Leute vielleicht im Multimedia-Bereich einsetzen, Audio-Software und ihre Lieblingssoftware vielleicht nicht so richtig läuft oder Skype-Probleme macht. Allerdings habe ich jetzt glücklicherweise dazu noch keinen Bug-Report bekommen, auch nicht irgendwelche Fehlermeldungen, sondern alle sind relativ zufrieden damit. Und da muss man wirklich der Ubuntu-Community und den Ubuntu-Leuten Leuten, gerade auch Canonical, auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Diese Pulse Audio Version, die ihr dort eingebaut habt, in Ubuntu funktioniert tatsächlich relativ gut. Das heißt, es gibt wenig Probleme mit Audioaufnahmen zum Beispiel. Da gab es immer Probleme. Netbooks hatten ja immer oder haben ja immer so ein Mikrofon eingebaut. Und da die Audioaufnahme hat eigentlich fast nie auf Anhieb geklappt bei vorherigen Versionen. Und jetzt hat es auf Anhieb geklappt. Ich habe es bei mir auch ausprobiert, war sehr erstaunt, dass das direkt geklappt hat und muss wirklich sagen, ich bin relativ froh mit dieser Audioausgabe. Das Einzige, was so manchmal ein bisschen was stört, gerade auf meinem Laptop merke ich das so, wenn ich mit mehreren Anwendungen arbeite und mehrere Anwendungen Soundausgaben machen, dann knackt es ab und zu, wenn ich zwischen den Anwendungen hin und her schalte oder die Lautstärke einer Anwendung runter- oder hochschraube. Aber ansonsten ist mir da nicht, also das fällt auch nicht so negativ auf. Das ist nur eine Sache, wenn man zu viel Multitasking macht, so wie ich hier so mehrere Audio-Streams gleichzeitig abspielt, ein Flash abspielt, Flash-Video, dann gleichzeitig noch Musik hören, versucht zu hören über ein Headset, dann passiert sowas natürlich, dass das fällt dann einem eher auf, aber normalen Nutzern fällt das eigentlich wenig auf. Und auch mit anderen Sachen sind wir relativ zufrieden. Das heißt, hier der ganze Untergrund hier wurde ja gewechselt in Ubuntu 9.10. Das heißt, von HAL wurde ja komplett auf DeviceKit oder fast komplett auf DeviceKit umgeswitcht. Das heißt, DeviceKit Discs wird benutzt, um Festplatten oder sowas einzubinden. Und DeviceKit Power Management oder Power wird für das Power Management verwendet. Und ich muss wirklich sagen, ich bin relativ zufrieden damit. Das heißt, es funktioniert auch relativ gut. Und ich habe hier auch einen Laptop, benutze das ja auch fürs Studium und muss sagen, ja, das funktioniert sehr gut auch mit diesem Power Management. Ich werde rechtzeitig gewarnt, wenn der Akku zu leer ist und habe dann die Möglichkeit, in Standby zu gehen bzw. den Rechner auszuschalten. Also das funktioniert wunderbar. Die Anzeige funktioniert auch wunderbar. Im Grunde genommen ist also das Basissystem von 7OS relativ erfolgreich. Was ich jetzt auch für relativ erfolgreich erachte, gerade auch fürs Basteln von 7OS selber, sind diese Tools, die wir jetzt gerade für 7OS 2.0 geschrieben haben, wo wir auch Erfahrung gesammelt haben, beziehungsweise wo ich gerade Erfahrung gesammelt habe, weil ich die ISOs ja baue. Das Problem bei Magi 2 zum Beispiel, dort gibt es ja viele verschiedene Programme, auch Standardprogramme, die wir mitliefern. Und wir haben ja auch noch eine Debian-basierende Neptun-Version gehabt, die wir von 7OS 1.1 aus dann als Nebenprojekt mal gepflegt haben, bis 7OS 2.0 halt, es war quasi so eine Spielwiese, dieses Debian-Version oder ist es halt immer noch. Und dort haben wir einige Sachen gelernt auch, beziehungsweise dann ich vor allen Dingen gelernt, dass wir haben da ein paar andere Pakete verwendet und dann dass das Neukompilieren oder das eigene Pakete bauen für diese Distro quasi fürs Neptun und dann fürs normale 7OS, dass das doch ein bisschen was nervt. Wir bräuchten da ein anderes System. Ich habe mir dann die ganzen Systeme angeguckt für Standardprogrammverwaltung und so weiter. Es gibt da im Grunde genommen von XDG, also dieses XDG-System, was in allen Linux-Distros eigentlich drin ist. Ich glaube, das wird auch von der FreeDesktop.org wird das unterstützt. Das bietet im Grunde genommen die Möglichkeit, nur E-Mail und Internetprogramm, also Browser, einzustellen. Bisschen was zu wenig, dachte ich mir. Okay, schreibe ich mir ein anderes Programm, habe ich dann MagiKit genannt, weil alle jetzt hier PolicyKit gibt's, DeviceKit gibt's, es gibt ConsoleKit und was auch immer, habe ich mir gedacht, okay, schreibe ich auch mal eine Software, die sich Kit schimpfen darf. Und ich habe mir dann gedacht, okay, diese Standardverwaltung lehne ich dann ganz nah an Magi 2 an und an den Standardprogrammen, die dort mitgeliefert werden. Und auch die Einstellungsmöglichkeiten, das ist auch eine wichtige Sache, habe ich auch gemerkt, wenn man jetzt guckt, den Switch von XFCE 4, was wir bei 7OS 1.1 verwendet haben, jetzt auf 7OS 2.0 mit 4.6.1, dort gibt es dort einige Änderungen, gerade in dem Konfigurationssystem. Das heißt, man hat ein komplett neues Konfigurationssystem geschrieben, komplett neue Konfigurationstools und die müssen auch angesprochen werden. Und da muss man dann auch tatsächlich eigentlich komplett Magi 2 umschreiben, beziehungsweise alle Links, die dort irgendwie auf das alte Konfigurationssystem verweisen, hätten umschreiben müssen. Aus dem Grund kam ich dann auf die Idee mit MagiKit, beziehungsweise ich wurde auch angeregt von einigen Usern, die das vorgeschlagen haben. Und das hat vor allen Dingen einige Vorteile gebracht. Zum einen für die Entwickler, also für mich jetzt hier. Ich muss die Programme nicht jedes Mal für spezielle Distros oder wenn jetzt ein Desktop-Update steht, nicht komplett neu schreiben, sondern muss einfach nur einen Link ändern bzw. eine Konfigurationsdatei ändern. Hat aber auch den Vorteil für die User, dass die auch diese Konfigurationsdatei ändern können und somit die Links in MAGI 2 ganz einfach selbst einstellen können. Und da wir jetzt so ein Standard-Layer-Application haben, haben wir auch die Möglichkeit, dass alle 7OS-Programme darauf zugreifen und ihre Standardprogramme daraus beziehen. Das heißt, habe ich jetzt einen Link zum Beispiel in meiner Deskbar, einen Browser-Link, und ich habe jetzt Opera zum Beispiel als Standardbrowser jetzt eingestellt, kann die Deskbar automatisch dann auch diesen Opera starten. Sie weiß gar nicht, dass sie Opera startet, weil sie weiß nur, ich starte jetzt den Browser. Und der Browser wird halt jedes Mal neu gesetzt, beziehungsweise kann neu gesetzt werden durch MAGI 2, beziehungsweise in MAGI 2 geht das auch grafisch, beziehungsweise dann nutzt es halt eben das MAGI-Kit, was einfach darunter als Layer liegt, quasi unter MAGI 2. Das ist also eine sehr, sehr gute Sache, sehr erfolgreich angelaufen und das beschleunigt und vor allen Dingen erheblich erleichtert ist die Entwicklung und die Veränderung von bestimmten Sachen. Das ist wirklich sehr schön. Und ja, ich glaube, den Usern gefällt es auch, dass sie jetzt die Links ändern können in MAGI 2 und das Standardsystem. Ich hätte mir natürlich gewünscht bei diesem Standardsystem, weil es ist noch nicht so, ich sag mal, es ist 1.0. 1.5 oder 2.0 wäre dann halt, wenn es jetzt auch überall funktionieren würde. Aber das MIME-Type-System, was zum Beispiel in Zuna verwendet wird, also in unserem Dateimanager, das ist so ein bisschen was komplizierter, beziehungsweise das verwendet ein anderes System. Das verwendet, glaube ich, auch das XDG-System. Ich will nicht lügen. Auf jeden Fall hat das ein anderes System und da müsste man oder könnte man vielleicht auch noch was einbauen. Das Problem dabei ist, dass gerade im Dateimanager oder in anderen Programmen, die jetzt versuchen, auf die MAGI-Kit zuzugreifen, dass die einige Parameter übergeben. Und die übergeben dann meistens Parameter, die speziell für ein Programm sind. Ein Beispiel möchte ich mal kurz nennen. Zum Beispiel haben wir ja in 7OS Neptune eine lange Zeit, so lange wie es auf CD passte, Thunderbird verwendet, beziehungsweise iStuff, so heißt das ja in der Debian-Welt. Und dieses hat, wenn ihr eine Mail erstellen wollt, an irgendeinen verschicken wollt, hat es, glaube ich, die Option --compose und dann E-Mail-Adresse. Und bei unserem Standard-Client, bei 7OS 2.0, gibt es diesen Parameter --compose auch, aber heißt der, dort heißt er nicht --compose, sondern nur --compose und dann E-Mail-Adresse. Und in den Programmen, in einigen Programmen, habe ich dann doch gemerkt, dass das fest eingebaut ist, dass dort dieser Parameter --compose für als Thunderbird ausgelegt eben eingebaut ist. Und das funktioniert natürlich nicht mit dem Clause-Mail. Und das ist so ein Problem, was ich jetzt rausgefunden habe, gerade was MAGI-Kit angeht, da stößt es an seine Grenzen. Das sind die Parameter. Das heißt, die Parameter sind bei verschiedenen E-Mail-Programmen unterschiedlich und das können wir nicht so ganz kompensieren. Ich habe mir dann überlegt, das müsste eigentlich gehen, vielleicht in der nächsten Version von MAGI-Kit erweitern wir das so, dass wir zum Beispiel gerade für so ein E-Mail-Programm einen Parameter --compose zum Beispiel erstellen, der auch in MAGI-Kit gespeichert ist und der linkt dann um wieder über eine Konfigurationsdatei. Anders wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Linkt dann um auf die Compose-Funktion des nativ installierten E-Mail-Clients. Das hat aber den Nachteil, dass die natürlich die Konfigurationsdatei MAGI-Kit XML, das ist eine XML-Datei, dass die um einiges größer wird. Ist das unbedingt ein Nachteil? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall wird die Konfiguration ein bisschen was schwieriger für Nicht-Administratoren oder Nicht-Entwickler. Aber das könnte einige Probleme lösen. Was jetzt den Dateimanager und MIME-Types angeht, da habe ich es erstmal gelassen, für 7OS 2.0 das MAGI-Kit dort zu integrieren. Es wäre möglich gewesen, allerdings nicht über den Trick, über die Bash, weil da kann man sich ja auch mit MAGI-Kit behelfen. Falls ihr das noch nicht ganz genau wisst, schaut euch die Dokumentation zu MAGI-Kit an, dort steht das ja. Das funktioniert nicht so ganz, sondern ich hätte dann einfach Bash-Skripte schreiben müssen, wo ich dann MAGI-Kit quasi mit einbaue. Das hätte auch zum Großteil funktioniert. Nur die Frage oder das Problem, was dann jetzt auftritt, ist natürlich, dass das MIME-System im Dateimanager komplett anders funktioniert. Das heißt, ihr könnt einfach die MIME-Type dann ändern und das wird nicht in MAGI-Kit übernommen. Und ob wir da noch ein Layer schreiben, damit das übernommen wird, wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln. Ich frage mich auch, ob wir das überhaupt machen müssen. Ob das so, wie es jetzt ist, nicht auch gut ist. weil bisher haben wir keine Beschwerden bekommen und ich hoffe, wir werden auch in Zukunft keine bekommen. Gut, machen wir weiter mit 7S2.0. Ich kann diesen Podcast nur einen kleinen Teil von 7S2.0 ansprechen. Das eine ist jetzt hier MagiKit. Das andere, was ich noch ansprechen möchte, was mir als Entwickler gerade auch sehr wichtig ist, ist RemasterKit. Wieder eine Kit-Version, die eigentlich relativ spät dazu kam. Die kam eigentlich in der Finalisierungsphase von 7S2.0 dazu. Das heißt, die Tools waren eigentlich relativ schnell fertig, also so Magi 2, MagiKit-Integration in verschiedene andere Tools, in Code und so weiter. Die waren relativ schnell fertig. Aber dann, als ich was bauen wollte, die ISO, dachte ich mir so, okay, ich habe diese uralte Zubuntu Live-CD-Anleitung, die ihr auch im Netz findet unter 7s.com/downloads. Und ich habe die jetzt dort drin und ich bin auch eigentlich nach dieser immer vorgegangen. Das heißt, immer Copy und Paste, die ganzen Befehle. Einige Befehle hatte ich schon auswendig natürlich, wenn das nicht zu viel Schreibarbeit ist. Aber das hat ein bisschen was genervt und dann dachte ich mir, okay, schreiben wir irgendein Programm, was es automatisch macht. Und was brauche ich im Grunde genommen? Nur zwei Programme. Einmal ein Programm, was mir automatisch die ISO extrahiert, die immer die neueste ISO am besten extrahiert und dann kann ich dann direkt, beziehungsweise nicht extrahiert die ISO, sondern das Live-System-Image dann auch mounted und dann kopiert, sodass ich das direkt bearbeiten kann. Und ein Befehl, der mir quasi chroot gibt, chroot access, das heißt, dass ich sofort auf dieses Live-System draufkomme und direkt Internetverbindung habe, direkt die richtigen Parameter geladen sind und hier proc gemountet ist, sys gemountet ist, sodass ich auch direkt was installieren kann mit apt-get. Und ja, dann auch noch ein Befehl zum Bauen des ISOs natürlich selber auch. Also das habe ich dann quasi in RemasterKit mit einfließen lassen. Das sind so die Basisfunktionen, die dort drin sind. Da sind noch einige Sachen, die noch verbessert werden, gerade weil ich das so spät also angefangen habe zu entwickeln. Aber ich glaube, im Grunde genommen ist das ein nettes Tool. Das heißt, ihr könnt einfach mit RemasterKit Create oder ja, mit RemasterKit Create könnt ihr euch ganz einfach ein Verzeichnis erstellen. Das ISO wird dort hinein kopiert bzw. verschoben und automatisch extrahiert. Live-System wird gemountet, automatisch extrahiert in einen Ordner und ich habe dann, wenn ich in diesen Ordner CD, also wenn ich da reingehe in den Ordner mit dem Terminal, kann ich einfach RemasterKit chroot eingeben, chroot direkt in das Edit-Folder, also in das Live-System und habe dann die Möglichkeit, es wird direkt alles gemountet, Proxys, es wird apt-get direkt konfiguriert. Ich habe die Möglichkeit dann Pakete mit apt-get einfach nachzuinstallieren oder Programme zu löschen, Konfigurationsdinge vorzunehmen. Und das sind so die Basissachen, die ich mache. Es gibt natürlich andere Systeme, die ich mir auch angeguckt habe, so Remaster Sys oder andere Sachen, die es für Ubuntu schon länger gibt. Und die haben, ich habe ja das auch mal getestet, die haben nie richtig so funktioniert. Die waren auch grafisch, aber haben auch nie die Funktionalität geboten, die ich haben wollte, so richtig. Und da dachte ich mir, okay, schreibe ich mir mein eigenes Teil. Und dieses Teil spart mir doch schon ein bisschen Zeit. Und ich kann es vor allen Dingen nicht nur für 7OS anwenden, sondern auch für andere Sachen. Zum Beispiel ist ja Chromium vor einigen Tagen erschienen, Chromium OS vor einigen Tagen erschienen. Und ich konnte es nur nicht von USB-Stick booten, weil irgendwie der Treiber dafür fehlte. Also schwupps, von Ubuntu den Kernel genommen, mit meinem Remaster-Kit in das System quasi reingegangen und direkt schnell. Also chroot mit RemasterKit und das Deb-File installiert, den Kernel installiert, den alten Kernel rausgeschmissen, RemasterKit-Build, das Ganze gebaut und direkt auf USB-Stick kopiert und dann von dem gebootet und es hat natürlich funktioniert. Also es hilft auch bei anderen Sachen. Was ich mir jetzt vorstelle bei RemasterKit ist erstmal ein paar Bugfixes machen, also der Create-Befehl funktioniert oder macht noch nicht das, was ich mir wünsche und erhoffe. Und dann vielleicht noch ein paar Funktionen einbauen. Das heißt, was jetzt noch nicht funktioniert ganz, ist zum Beispiel das Remastern von Debian bzw. 7OS Neptune. Das funktioniert noch nicht ganz, weil das benutzt anstatt ein Casper-Verzeichnis ein Live-Verzeichnis. Und da müsste man vielleicht ein bisschen umlinken, damit das Ganze auch funktioniert. Und da muss ich noch schauen, ob ich das weiter mache und wie ich das weitermache. So, das war es eigentlich im Grunde genommen. Wir sind jetzt schon fast bei 30 Minuten angekommen, das sehe ich jetzt hier. Und will dann damit auch enden, also mit dem ersten Teil von 7OS Überblick. Das war so mehr die Entwicklungstools, MagiKit und RemasterKit. Und in der nächsten Folge wollen wir ein bisschen weit fortsetzen mit MagiKit. Dort gibt es nämlich ein interessantes Tool noch dazu. Und ja, schauen wir mal, was es dann noch so weiteres gibt in Sachen 7OS 2.0, gerade was die User angeht. ob es dort nicht vielleicht einige Neuerungen gibt für die Benutzer. So, das war's für diesen TechView Podcast. Das erste Mal aufgezeichnet mit dem Behringer Podcast Studio. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Show.